Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine offene Sendung. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Michael, 27 Jahre. Schönen guten Morgen. Hallo. Aber ich bin die Michaela. Michaela? Ja. Der Computer hat ein A unterschlagen. Das ist aber schade. Michaela? Ja. Ich grüße dich. Was ist dein Thema? Sex. Sex? Ja. Gut. Das ist schon mal schön. Ja, für mich nicht. Nein. Nein. Knüpfst du an unser gestriges Thema an, schlechter Sex? Nee, das nicht. Also ich bin verheiratet seit 3 Jahren. Ja. Und habe vor 3 Jahren das letzte Mal Sex gehabt. Mhm. Wie kommt das? Ich habe da keine Neigung zu. Du hast keine Neigung zum Sex? Nein. Generell keine oder nicht oder keine nicht, Neigung zu deinem Mann? Doch, den liebe ich über alles und deswegen rufe ich auch an, weil der hat schon Neigungen, das ist ja klar. Und ja, er hat Neigung. Hast du Neigungen zu ihm auch? Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte ihn auch nicht verlieren. Nein, du missverstehst mich. Hast du sexuelle Neigungen zu ihm? Offensichtlich nicht. Nein. Nein, das nicht. Mhm. Nein. Generell denn? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht. Auch nicht zu Frauen. Ja. Also ich könnte ohne Sex durchaus leben. Mhm. Also mir fehlt nichts. Ja. Und auch nicht, dass ich mich selbst befriedige oder so. Mhm. Absolut nicht. Mhm. Aber vorher, vor dieser Zeit, vor den 3 Jahren, lief das relativ normal. Ja, ganz normal. Und hörte das schlagartig auf, oder? Nee, das wurde immer weniger. Mein Interesse war da nicht mehr so. Mhm. Und dann habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Und mein Mann sagt immer, seitdem du die Ausbildung machst, seitdem klappt das. Die Ausbildung ist aber mittlerweile absolviert. Ja, ich arbeite auch in dem Beruf und ja. Ja, seitdem ist das eben nicht mehr. Wie geht dein Mann damit um? Das ist für den auch sehr schwierig, wenn er seit 3 Jahren... Ja, sicher. Und er sagt das auch, dass er mich attraktiv findet, dass ich ihn reize. Und er sagt auch, er möchte jetzt mit mir schlafen und dass er Gefühle hat. Und das merke ich ja auch. Mhm. Nur ich kann es nicht. Und ich kann mich auch nicht überwinden. Und wenn du... du hast es wahrscheinlich schon versucht, dich ein bisschen auf ihn einzulassen. Ja. Was geht dann in dir vor? Hoffentlich ist es gleich vorbei. Mhm. Also du lässt es dann über dich ergehen? Ja, zu Anfang war das so. Aber jetzt gar nichts mehr? Nein, gar nichts mehr. Mhm. Ich kann es einfach nicht überwinden. Mhm. Ist es Ekel? Ja. Es ist Ekel? Ja. Und das war vorher nicht so? Nein, das war vorher nicht. Würdest du sagen, dass du vorher eine recht normale Sexualität gelebt hast? Ja, ohne jetzt außergewöhnliche Spielchen, also eher so ganz normaler Blümchensex. Mhm. Auch mit, du hast auch einen Orgasmus gehabt. Ja. Ja. Du sagtest gerade, dass dein Partner das so gedeutet hat, seitdem du die Ausbildung gemacht hast, ja, dass da irgendwie was nicht mehr funktioniert. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also ich bin Krankenschwester und arbeite in Duisburg in einem Pflegeheim und ja, wenn ich da so die Männer sehe, die ich dann auch versorgen muss und waschen muss, dann ekel ich mich ziemlich stark. Mhm. Und wir hatten vorher auch schon mal Oralsex. Mhm. Das hat mir nicht so gefallen, aber wir haben das mal ausprobiert. Mhm. Und das kannte ich dann schlagartig überhaupt nicht mehr. Nachdem du die alten, gebrechlichen Männer gesehen hast, die du auch pflegen musst, die du auch sauber machen musst, deren Geschlechtsteile du auch anfassen musst. Richtig. Und da kam dann Ekel. Ja. Und dann ging das nicht mehr und dann ging ganz normaler Blümchensex mit Streicheln und so. Mhm. Aber so Intimbereich, Liposen und Küssen, das ging überhaupt nicht mehr. Du hast immer, wenn du deinen Mann anfassen würdest sollen, diese Assoziation, diese Gedankenverbindung zu den Eindrücken, die du da während deiner Arbeit wahrnimmst. Mhm. Mhm. Du kannst nicht dagegen angehen. Nein. Das belastet eure Ehe sehr, könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich liebe meinen Mann über alles. Mhm. Also ich habe sofort gesagt, den heirate ich. Und deswegen rufe ich auch an, ich möchte ihn nicht verlieren. Mhm. Und ihm geht das genauso, aber er möchte gerne Sex. Mhm. Und ich war auch schon mal bei Pro Familia. Mhm. Ja, und auch beim Psychologen. Ja, die sagen dann, ja, dann ist das nicht die wahre Liebe. Und so tun die das dann immer ab. Ne? Oder wechseln sie den Beruf. Ja, das sagt man so einfach. So das einfach sagt man. Ist das nicht. Vor allem, wenn du eine erfolgreiche Lehre absolviert hast, auch in einem Alter, wo es nicht mehr so üblich ist. Genau. Ja, nee, das ist mit Sicherheit nicht der Weg. Wie geht denn dein Mann mit seiner Sexualität und seinen sexuellen Bedürfnissen um? Ja, also er macht das heimlich, dass er sich selbst befriedigt. Ich habe ihn auch schon öfter erwischt. Mhm. Aber ja, macht er das so, dass ich es nicht mitbekomme. Mhm. Ne? Aber ich meine, wenn wir morgens gemeinsam aufstehen oder ich mich eincreme nach dem Duschen, dann merke ich schon, dass er erregt ist. Man sieht es ja auch. Mhm. Und dann spricht er das auch aus. Mhm. Und ich kann ihm nur sagen, ich kann es nicht. Mhm. Also Michaela, ich bin auch der Auffassung, dass da dringend etwas passieren muss. Du hast jetzt einmal oder ein paar Mal schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht. Ja. Dennoch würde ich dir dringend raten oder euch dringend raten, dass ihr gemeinsam in eine Beratung gehen solltet. Und du, ich weiß nicht, ob du das letztens bei dem Psychologen dann auch so offen erzählt hast wie hier, dass es da einen Zusammenhang gibt mit der Arbeit und... Ja, und da hat der gesagt, dann wechseln Sie den Beruf. Mhm. Und der meinte dann, ich hätte ein neurologisches Problem, weil ich mir halt über alles auch Kinder wünsche und das wird ja alles nicht zusammenpassen. Mhm. Und ich sollte mir eine Auszeit nehmen, er würde mich auch krank schreiben, mhm, und dann wird das ja schon gehen. Also da hast du dich nicht aufgehoben gefühlt und nee, insofern ist das gar kein Thema. Nee. Vielleicht sollte es wirklich ein ausgewiesener Sexualtherapeut sein, mit dem ihr redet. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Mhm. Vielleicht kann sie dir auch in deiner Umgebung ein paar gute Adressen vermitteln. Ja, das wäre schön. Und dann wünsche ich euch, dass ihr einen guten Menschen findet, mit dem ihr darüber reden könnt. Da scheint ja irgendein Knoten bei dir zu sein, der einfach nur aufgemacht werden muss. Du hattest eine gute Sexualität, du hast einen Mann, den du sehr liebst. Richtig. Und da muss dir ja zu helfen sein, mit fachmännischer Unterstützung. Mhm. Leg mal bitte auf, Michaela, und wir rufen dich, die Annette ruft dich gleich nochmal an. Ja, ja? Ich bedanke mich bei dir. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Michaela. Tschüss. Meine Telefonnummer, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, über was auch immer, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Thomas und Thomas ist 19 Jahre alt. Ich bin 19 Jahre alt. Ja, habe ich gesagt. Hi. Also ich bin mit meinem besten Kumpel hier. Ja. Und also wir beide haben beide Freundinnen gehabt, die wir auch beide wirklich geliebt haben. Ja. Und jetzt vor zwei Wochen habe ich bei Markus gepennt, mhm, geschlafen. Mhm. Und da sind wir halt uns etwas näher gekommen. Mhm. Und ja, in dem Moment kam dann halt Markus Mutter rein, ne? Hat uns erwischt und dann hat... Ich meine, die war natürlich total fertig, hat mich dann rausgeworfen. Also näher gekommen heißt, ihr habt Sex miteinander gehabt? Nein, nicht Sex, wir haben uns halt nur berührt, wir lagen nackt auf dem Bett. Mhm. Und ja, dann also kam sie aber auch schon rein. Es gab etwas Zärtlichkeit zwischen euch. Ja, genau. Mhm, ja. Und dann hat Markus' Mutter bei meiner Mutter angerufen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, meine Schwestern, ich habe zwei kleine Schwestern, die haben es irgendwie mitbekommen. Und ich weiß nicht warum, aber die haben es auf jeden Fall irgendwie weiter erzählt. Die kleinen Schwestern? Meine Schwestern. Ja, die und, kleinen. Ja, das ist halt, wir wohnen in etwas kleineren Orten, das ist dann halt überall rumgegangen, ist wie Lauffeuer rumgegangen. Wir sind nicht schwul, aber das denken es halt alle. Und das haben natürlich unsere Freunde mitbekommen und die haben gar nicht gezögert und haben sofort Schluss gemacht. Mhm. Ja, aber ich meine, wir lieben unsere Freundin und wir sind auch nicht schwul, das ist, ich meine, wie soll man sagen, Ausrutscher, ich weiß nicht. Mhm. Deswegen, und das ist halt unser Problem jetzt. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wieso die Mutter einfach in das Zimmer von Markus reinstürmt. Kennt die Frau nicht die ganz normale Höflichkeitsregel zu klopfen? Ja, sie ist halt so, dass sie etwas mehr so die Kontrolle über Markus haben will. Mhm. Was hat die denn dann in dem Moment zu dir oder zu euch gesagt? Ja, sie ist halt, was ist hier los, gibt's doch nicht. Es hat total ausgerastet. Mhm. Also hat mich rausgeworfen, ich konnte dann, es war schon nachts, ich konnte dann nachts nach Hause. Mhm. Meine Mutter hat zwar nicht mitgekriegt, aber halt hat es halt total ausgetickt. Mhm. Und die Situation, in der sie euch gesehen hat, die war wirklich ganz eindeutig. Ja, ich meine, wir lagen nachts auf dem Bett und haben uns halt gegenseitig gestreichelt. Mhm. Wie hat denn deine Mutter sich jetzt zu dir geäußert? Hat die irgendetwas gesagt? Oder dein Vater, deine Eltern? Ja, mein Vater hat erstaunlich wenig gesagt, der hat da gar nichts zu gesagt. Mhm. Ja, meine Mutter hat halt nur was sollte und ob ich schwul wäre. Ich meine, sie hat an sich relativ locker reagiert, mhm, im Gegensatz zu Markus' Mutter. Mhm. Und hast du eine Erklärung, wie das jetzt an deine kleine Schwestern Ich weiß es nicht. Ob die das Telefonat mitbekommen haben, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, es ist jetzt rund in eurem kleinen Ort. Ja. Ist das jetzt das Ortsgespräch überhaupt? Ja, genau. Mhm. Und daraufhin haben gleich eure Freunde den Schluss gemacht? Ja. Beide? Schlagartig? Ja, ich denke mal, dass wir sich da abgesprochen wann, haben. Wann war denn dieser Vorfall eigentlich? Das war vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Und wann haben die Mädels mit euch Schluss gemacht? Ja, das war, ja, gleich, ich weiß nicht, vor zwei Wochen war es. Am Messtag hat Markus' Mutter bei meiner Mutter angerufen. Mhm. Ja, und dann am selben Tag haben die noch abends Schluss gemacht. Was heißt denn Schluss gemacht? Habt ihr vis-à-vis gesessen und euch drüber unterhalten? Nee, ich weiß jetzt nicht, ich kann dir gleich mal den Markus geben. Mhm. Also, bei mir, also meine Freundin hat es nur telefonisch gemacht, hat gesagt, sie wüsste ganz genau, was passiert ist, da braucht man gar nicht drüber reden, es ist vorbei. Sie hat auch kein Verständnis, sie war halt total enttäuscht. Mhm. Gib mir mal den Markus. Ja. Hallo Domian. Hallo Markus, wie hat deine Freundin es dir denn gesagt? Meine Freundin ist bei mir nachmittags gewesen. Mhm. Und ja, sie sagte halt, sie wird da nicht mit klarkommen. Also sie sagte, wenn es ein Mädchen gewesen wäre, hätte sie ja noch was machen können. Mhm. Aber so, also erstmal kommt sie mit der Situation nicht klar, weil also schwul sein versteht sie überhaupt nicht, da ist sie total intolerant. Mhm. Und ja, weiß ich. Wie hast du dich denn dann versucht zu erklären? Ja, ich habe dir erzählt, weiß ich, wir hatten keine Matratze, wir haben in einem Bett gepennt und weiß ich, das ist halt so gekommen. Und so habe ich ihr das auch gesagt, das war ein Ausrutsch, also wir haben noch nie vorher was zusammen gehabt oder so. Hast du denn deiner Freundin auch ganz klar gesagt, dass du gerne mit ihr zusammenbleiben möchtest und dass du sie liebst und das gar kein Thema ist? Ja, sicherlich. Mhm. Jetzt aber dann auch nochmal die Frage an dich, ich werde Thomas gleich auch nochmal fragen, wie ist denn euer Gefühl zueinander, ihr beiden Jungs? Nee, ist eigentlich nur, also wir kennen uns jetzt seit ungefähr 10 Jahren, waren früher zusammen in der Schule und so. Und weißt du, da ist so Vertrautheit und man weiß alles voneinander und so. Es ist halt nicht so, dass ich ihn irgendwie sexuell anziehend finde oder so, keine Ahnung. Also ihr seid ganz enge Freunde? Genau, aber nichts irgendwie, dass da sexuell irgendwie... Gut, aber dennoch ist da was zärtlich Erotisches gelaufen, aber nicht in der Weise, dass ihr sagen würdet, wir wollen lieber zusammen sein. Nee, Quatsch. Auf keinen Fall. Nee, okay. So, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, was in diesem provinziellen Nest los ist bei euch. Ja, ja, du musst das echt mal vorstellen, wenn du einkaufen gehst und... Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe bisher immer auch mal so gedacht, dass das Thema Schwulsein und so irgendwie mittlerweile schon ziemlich eine große Toleranz erfahren hat. Ist aber nicht so. Ja, also bei uns im Ort auf jeden... Ja, ich glaube, es ist auch überall nach wie vor noch ein Thema, wo... die Leute, die ach so toleranten, denn wenn es in ihre Nähe kommt, jetzt bei euch in dem Dorf, dann halt doch auch wieder die alten Klischees fahren. Was mich sehr ärgert und sehr wundert, sind eure Frauen. Ja. Aber hallo, was sind denn das für Weiber, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz gezielt böse, dass die wegen dieser einen kleinen Scheißerei, die da vorgefallen ist, ja, vor allem euch fallen lassen. Vor den 2 Jahren zusammen, weiß ich. Wie lange war Thomas? Langfristig Pläne gemacht. Ja. Wie lange war Thomas mit seiner Frau zusammen? Thomas war 1,5 Jahre mit seiner Frau zusammen. Und wegen einer einzigen kleinen Geschichte sagen die sofort, wir gehen, ohne dass man eine Weile sich darüber auseinandersetzt, dass man der ganzen Sache noch eine Chance gibt. Das finde ich sehr provokativ und provokant, was ihr da erzählt. Ja, meine hat ja wenigstens mit mir gesprochen. Also die Freundin von Thomas, die hat angerufen. Genau. Weiß nicht, ich finde das schon alles ganz schön heftig. Mhm. Also ich komme da nicht mit klar und Thomas auch nicht. Seid ihr noch Schüler? Wir sind Schüler, wir machen gerade Abitur. Ist es in der Schule auch schon durch? Ja, sicher, überall. Mhm. Habt ihr jetzt irgendwelche Pläne, was ihr euch überlegt habt in Sachen Mädels? Wollt ihr da nochmal initiativ werden? Ja, was? Ich meine, die hören das von allen Seiten nochmal und wir werden ausgelacht und ich glaube nicht, dass die Mädchen uns da nochmal... Also vielleicht eine Chance geben, aber ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendwann lange mit denen zusammenkommen. Besteht denn die Möglichkeit, oder lassen die sich gar nicht darauf ein, also ich frage jetzt erstmal dich und bezogen auf deine Freundin, wenn du sie anrufen würdest und sagst, hier, pass auf, so und so, ich möchte mich mit dir nochmal unterhalten. Ja, klar, das wäre kein Thema. Das würde sie machen. Haben wir auch schon mal gemacht, aber wir kommen da auf keinen grünen Zweig. Ach, du hast dich schon danach nochmal mit ihr unterhalten? Ja. Das schon, wie viel Mal hast du dich mit ihr schon unterhalten? Ja, zweimal. Das erste Mal, als sie Schluss gemacht hat und dann 2 Tage später nochmal. Mhm. Aber wir kommen da auf keinen Nenner. Also ich habe es dir so erklärt. Und, Und bei Thomas ist gar nichts nochmal passiert. Nicht mehr gewesen. Mhm. Also, Markus, ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass ihr vielleicht noch einmal einen Schritt machen solltet zu den Frauen. Entweder in Form eines Briefes, wenn das mündlich nicht klappt, oder dass der Thomas nochmal versucht, seine Freundin anzurufen und um ein Gespräch zu bitten. Wenn dieses nicht fruchtet, dann schießt sie wirklich bitte in den Wind. Das ist so ein Armutszeugnis, dass diese Frauen euch haben fallen lassen, nur wegen dieser kleinen Geschichte. Und es ist jetzt leicht gesagt von außen, ihr braucht euch null zu schämen. Absolut null. Das sind alles kleinkarierte Spießer, die euch da umgeben und die dumm schwätzen, was das Zeug hält. Egal, was mit euch los ist. Und wenn ihr ein bisschen bisexuell wärt, darüber wollen wir gar nicht reden. Das ist völlig scheißegal. Ihr braucht euch dessen nicht zu schämen, was ihr da gemacht habt. Und wenn ihr so eine enge Freundschaft habt, in der so etwas auch schon mal vorkommen kann, okay, soll vorkommen. Aber das ist gar nicht das Thema jetzt im Moment. Das Thema ist, wie ihr mit den Frauen umgeht. Gebt ihr den Frauen nochmal eine Chance? Und wenn das nicht funktioniert, dann ab dafür. Ja, sag ich so, was willst du denn machen? Ja. Das spricht doch nur wirklich nicht für die Frauen. Dass die 2,5 Jahre, das ist doch eine lange Zeit, einfach so in den Wind schießen. Einfach weg. Wegschmeißen. Gibst du mir den Thomas nochmal, Markus? Ja, Moment. Ja. Hast du mitgehört, Thomas? Ja, ich habe mitgehört. Ja, also an dich auch nochmal die Bitte. Versuch nochmal ein Gespräch zu arrangieren mit der Freundin. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir wenig Hoffnung. Also ja, aber Markus hat ja mit seiner Freundin schnell geredet, aber meine, die blockt total ab. Also. Es ist vollkommen borniert, Thomas. Es ist vollkommen kleinkariert. Und wenn die Liebe so schwach ist zwischen dir und deiner Freundin, dass sie kaputt geht wegen so einer Kleinigkeit, dann ist die Frau das auch nicht wert, dass du weiter mit ihr zusammen bist. Ja, aber ich liebe sie nun mal. Ja, aber sie scheint dich offensichtlich nicht sehr zu lieben. Das hätte, gut, sie kann verletzt sein, alles in Ordnung, darüber kann man reden und sie kann auch wütend sein, aber einfach alles abzubrechen. Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe mir das mal vorgestellt, wenn jetzt Markus' Freundin und meine Freundin das gemacht hätten, was wir gemacht haben. Was wäre dann? Ich weiß nicht, ob wir dann nicht auch ähnlich reagiert hätten, also... Aber man muss doch darüber reden, erstmal ausführlich. Ja, das stimmt schon. Und man muss auch ein paar Mal darüber reden. Man kann doch nicht einfach dann nur schwuppdiwupp Schluss machen und das war's dann. Ja, aber vielleicht war es auch nur, ich meine, wir können es nochmal probieren, vielleicht war es auch nur erstmal eine Schockreaktion, dass sie vielleicht kann sein, ja. Aber schon Zeit brauchen oder so. Ja, also wenn euch jetzt an den Frauen was gelegen ist, dann bleibt am Ball, aber kriecht ihnen nicht in den Hintern rein. Ja. Weil das ist einfach eine Art und Weise, wie die Frauen sich verhalten, die nicht in Ordnung ist und nicht korrekt ist. Kannst du nicht mal animieren, hier bei mir anzurufen? Ja, das könnten... Ich würde gerne mit einem von den beiden Mädels reden. Ja. Sehr gerne. Ja, das könnten wir durchaus mal machen. Das versucht doch mal und versucht ihr auch Kontakt aufzunehmen. Und wir werden mal, ich schlage vor, dass wir in 2 Wochen nochmal miteinander telefonieren. Ich würde gerne wissen, was aus dem Fall geworden ist. Ja. Ja, ja, dann okay. Würden wir dich nochmal anrufen und dann unterhalten wir uns nochmal. Ja. Bis dahin. Gut. Thomas, schönen Gruß an Markus. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Sarah und Sarah ist 43 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Abend, Domir. Ja, schönen guten Abend. Ich kann mich nur deiner Rede anschließen. Schieß die Mädels in den Wind. Sage ich jetzt mal so ganz salopp. Ich glaube, das war... So klein? Keine Rede wert. Ja, ich wollte es jetzt von hinten aufrollen, weil erstmal erklärend, warum rufe ich überhaupt an. Mhm. Ich denke, ich habe ein großes Problem. Ja. Ja, wie sage ich das jetzt? Also ich habe mit 12,5 Jahren ja eine Beziehung, ein Verhältnis zu meinem Lehrer oder eher zu mir besser gesagt begonnen, weil ich habe damals das, was man allgemein im Alter für Liebe hält, schwärmerisch irgendwie in den Kummerkasten, das war so eine Neuanführung im Biologieunterricht, Sexualkunde nannte sich das, geworfen. Große Liebesbriefe, das war die Chance, überhaupt an ihn ranzukommen. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat halt eine Beziehung gegeben. Es gab dann halt eine Abschlussfahrt, an der ich nicht teilnehmen konnte, weil kein Geld zu Hause und so. Mhm. Und dann hin und her geschrieben und wie der Teufel wollte, oh Gott, meine Mutter findet mein Tagebuch. Mhm. Und da war dann dezidiert aufgeschrieben, was Plan war. Was? Das ist so schlimm geworden, die sind also innerhalb von Stunden beim Schulministerium hieß das damals, Stadt brauche ich es nicht nennen, ich bin auch ganz aufgeregt. Ja, ich habe es dann nicht anders geschafft als in meinen jungen Jahren, ich fühlte mich ganz erwachsen, mein Köfferchen gepackt, also nein, meinen kleinen Rucksack und bin also los und nach Richtung Hamburg und habe also alles auch aus der Entfernung dementiert, soweit ich konnte, weil dahinter stand natürlich auch eine Mordserpressung. Dieser Mann hatte mir sie wirklich, ich habe dem geglaubt, ich liebe dich und was weiß ich. Wenn du 16 bist, dann kann ich dich heiraten. Bis dahin hatte ich gar nicht realisiert, dass er eine Familie hatte. Also wie auch, ne? Nun liegt diese Sache sehr lange zurück. Du bist heute 43 Jahre alt. Ja, kannst du ausrechnen. Jetzt überlege ich mir, warum erzählt die Sarah mir das? Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging hin und her. Ich habe mich selbst verleugnet, ich habe alles verleugnet. Ich habe mir sogar von diesem Mann, trotz Ehe, das ist nämlich meine Lebenslüge, sogar noch ein Kind bewusst geholt. Wie, wann, in welchem Alter? Ich habe mit 16 geheiratet, auch sehr bewusst, auch ganz bewusst jemanden, wo ich dachte, das ist okay. Mhm. Das war damals ein Kunststudent. Und du hast weiterhin mit diesem Bio-Lehrer Kontakt? Ja. Und hast von ihm ein Kind auch bekommen? Ja. In welchem Zwei Alter? Zwei sogar. Zwei sogar? Ja, ich war damals, das erste Kind kam, da war ich 18,5. Und da warst du aber schon verheiratet? Ja, natürlich. Und dein Kunststudent dachte, dass das sein Kind ist? Ja, richtig. Bist du mit dem Kunststudent heute immer noch verheiratet? Nein. Dieser Mann hat nochmal geheiratet und diese Frau hat ihn leider auch nochmal so betrogen. Das ist mir auch alles ganz furchtbar. Also, Moment, wir müssen mal zusammenfassen. Du hast jetzt von deiner alten Schulschwärmerliebe, von dem Biolehrer, zwei Kinder. Das erste hast du bekommen, da warst du 18 und mit einem anderen Mann verheiratet. Ja. Wann hast du das zweite Kind bekommen? Ja. Da war ich 28. Und du warst wieder mit einem anderen Mann zusammen? Ja. Mit dem war ich dann, mit dem ersten 16 Jahre, mit dem anderen 13 Jahre. Und jetzt war ich seit einem Jahr wirklich in einer glücklichen, recht wirklich glücklichen Beziehung, weil es war alles ganz schrecklich, so auch so die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich hatte auch die Stadt gewechselt zwischendurch, eine Ausbildung gemacht, eine Schule nachgeholt, also alles, was ich damals nicht gemacht hatte, ein Abi gemacht und ja wirklich, ich bin dann halt auch Krankenschwester geworden, habe studiert. Ja, und trotzdem, dann irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich jemanden gefunden, den ich aufrichtig liebe und jetzt will ich mein Leben in Ordnung bringen. Jetzt erzähl mir bitte, Sarah, ob du heute immer noch Kontakt zu diesem Lehrer hast. Ja, das ist doch der Grund meines Anrufes. Dann habe ich eigentlich 92 habe ich mit diesem Menschen eigentlich definitiv, habe ich gesagt, so komm, es ist schlimm genug, dass ich so viele Menschen angelogen habe. Es ist schlimm genug, dass ich mich so lange belogen habe. Wir haben die ganze Welt belogen. Es muss ja nicht weiter jetzt irgendwie noch was passieren, aber ich denke, unsere Wege sollten sich trennen. Damals hatte ich auch gerade mal so einen Anflug von Therapie hinter mir. Du hast heute Kontakt mit ihm? Er ist seit 3 Wochen wieder in meinem Leben und ich begreife es einfach nicht. Ich begreife mich Weiß nicht. Er denn, dass er der Vater von deinen beiden... Er weiß es. Deswegen ist er ja gekommen. Mhm. Ich hatte dann Kontakt mit seiner Frau. Was denn? Ich muss das mal ein bisschen sortieren, das ist so viel. Was ist denn mit den Kindern? Was, die wissen es nicht. Und die Männer, mit denen du damals zusammen warst, denken die bis heute, dass sie die Väter... Einer weiß es. Ehemann weiß vom ersten. Ja. Mhm. Du bist völlig abhängig und süchtig nach diesem Mann. Das ist es. Ich gebe das zu und ich weiß es auch. Was mein Problem einfach ist, ich dachte eigentlich mittlerweile wäre ich so ein bisschen, ganz kleines bisschen abgeklärter und ein bisschen vernünftiger und erwachsener. Und mit 43 solltest du das eigentlich sagen, das sein. Was heißt denn, er ist jetzt wieder in deinem Leben? Was bedeutet das? Ja, pass auf, ich hatte dann durch diese ein Jahr langen Beziehung, das war eine ganz tolle, große, für mich die größte Liebe meines Lebens. Dieser Mann hatte mich aufgefordert, weil dem habe ich halt auch alles von mir erzählt, dass ich das einfach mal aufschreibe, damit ich es vielleicht mal endlich hinkriege, verarbeite, weil es belastet mich. Es belastet mich, dass ich die Kinder, dass ich die Männer belogen habe, hin und her. Ich habe es aufgeschrieben und ich habe es so aufgeschrieben, ich dachte, ich wäre endlich mal ehrlich. Ich habe diese große Liebe dadurch auch noch verloren. Und hatte dann diesem Lehrer, also in Anführungsstrichen Vater meiner Kinder, gesagt, so, ich bin gerade nicht mehr kräftig genug. Du hast dich 25 Jahre nicht gekümmert. Darf ich dich einmal bitten, bis zur Magisterarbeit meiner Tochter einfach nur einzuspringen? Mehr will ich nicht. Könntest du mal meinen Part gerade übernehmen? Hm. Es ging einfach nur um einen materiellen. Er war nie emotional. Habe ich auch nicht gefordert. Aber letztendlich war das doch für dich schon wieder prickelnd, dass er dann nein, so... Nein, überhaupt nicht. Nein. Seine Frau hatte mich ermutigt, so, hol dir dein Recht. Also, ich fühlte mich so hin und her gesprungen. Nun ist er wieder da. Nun ist er wieder da und du bist ganz schwach geworden. Nein, er ist gekommen mit ganz vernünftigen Argumenten, 8 Wochen später übrigens als mein Ultimatum, und hat sehr vernünftige Argumente angebracht. Ich hatte eigentlich erst Angst, als er kam. Ich dachte, der erschießt dich jetzt. Was heißt denn das jetzt überhaupt heute, Sarah? Wie ist euer Kontakt denn im Moment? Wir schlafen miteinander und ich habe festgestellt, ich habe diesen Mann, sorry, wenn ich das einfach so ehrlich sage, immer geliebt. Ich werde ihn wahrscheinlich immer lieben. Und alle anderen Männer waren immer nur ein Versuch, mich davon abzulenken. Und es gibt für euch keine Zukunft. Dieser Mann ist sowas von Grund auf nicht ehrlich, sag ich einfach mal. Mhm. Oder nein, wenn es so etwas überhaupt gibt, so ein Wort, ich hasse solche Worte, verdorben. Also ich glaube, also du sprichst kann nicht, nicht ehrlich. Du sprichst nicht gut über ihn. Doch, ich... Du denkst, auch, nicht, du denkst ein, nicht gut über ihn. Ja, ich weiß. Es ist die Ambivalenz in mir. Es ist ein Mensch. Es ist nicht ein, der es Himmel ist nicht, und die Hölle. Ja, er ist aber nicht ein großartiger Mensch, der liebenswert nein, ist. Nein, also ich denke, da ist mein erster und zweiter Ehemann ein das da, war ein dann, toller Mensch. Dann geschieht dir alles recht, was dir bisher geschehen ist. Ja, nein, Domian, ich rufe hier nicht an, weil ich das ganz spannend finde, sowas in der Öffentlichkeit auszuplaudern. Ich rufe an, weil ich habe sehr viele Schritte unternommen mittlerweile, um... Ich gucke auch schon gar nicht mehr in den Fernseher, ich will dich da nicht sehen. Ich denke, ich vielleicht brauche ich ein Kloster oder sowas. Also um 6 Wochen, um einfach mal innere Einkehr zu halten. Ich dachte, ich hätte es getan. Mhm. Ja, ich sage dir das so. Er ist wiedergekommen und schafft es wieder, mich einfach... total, auch von seinen Zeiten, seinen Launen, seinen Bedingungen. Ja, deswegen, ich meine, da ist glaube ich wieder nur die alte Methode hilfreich, denn und zwar die radikale Abkehr von einem solchen Menschen, dass man alles, was verbindet, trennt. Wenn ich meine Tochter sehe, habe ich das Gefühl, ich gucke in das Gesicht des Mannes. Das ist dein Schicksal, das musst du ertragen. Ja. Aber dennoch ist das Einzige, was du tust, ist es wie eine Sucht letztendlich. Ach so, das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Bereinigung hin oder her, Flurbereinigung. Ich hatte wirklich ernsthaft erwogen, aber ich glaube, es ist Irrsinn, zumindest der Großen schon mal zu sagen, darf ich dir mal was sagen? Nee, ne? Mach ich nicht. Eigentlich wäre es natürlich richtig, wenn du... Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Identität, seine Herkunft, seine Wurzeln. Ja. Mein Gott, du bist aber auch verstrickt, auch selbst in Lügen, Sarah. Das ist auch ganz schlimm. Ja. Das ist ganz schlimm. Lebenslüge. Ja, du kannst natürlich jetzt nicht von mir erwarten, innerhalb von 10 Minuten. Du hast 30 Jahre da fast, 25 Jahre hinter dir. Letztendlich kann ich dir als neutraler Außenstehender nur das ganze Simple sagen, wo du jetzt sagen wirst, naja, aber ich habe so oft versucht. Verbanne diesen Mann aus deinem Leben. Das ist ja, du sprichst so schlecht über ihn, was soll das denn? Doch, du hast gerade schlecht über ihn geredet, das hat mir schon ausgereicht. Wenn du mir ihn jetzt beschrieben hättest als einen grandiosen Menschen, über den man überhaupt nichts Negatives sagen kann, dann würde ich hier sitzen und denken, die arme Sarah. Aber so ist es ja gar nicht. Hol doch die ganzen negativen Seiten, die du an ihm auch siehst. Und die siehst du ja. Hol sie dir alle hervor. Schreib sie dir auf. Führ sie immer und immer wieder vor Augen. Das hilft zumindest so ein kleines bisschen auf Abstand zu kommen zu einem Menschen, den man nicht mehr in seinem Leben haben will. Ich kann dir da nicht mehr zu sagen. Und sei deiner Tochter gegenüber ehrlich. Jeder Mensch hat ein Recht auf Identität, hast du recht, dass er die Wurzeln kennt, woher er kommt. Ich weiß nicht, was richtig ist. Domian, weißt du, es hört sich jetzt einfach völlig, auch vielleicht theatralisch und dramatisch an. Du hast recht, ich habe gar nicht so viel tolle Worte für ihn. Das, was als Kind mit mir passiert ist, das habe ich nicht realisieren können. Da war ich wirklich zu klein. Aber als erwachsener Mensch, mein Gott, da darf man doch bitte schön verlangen, dass man abstrahiert und sagt und differenziert und sagt, jetzt ist es genug. Und ich habe es nie geschafft. Er hat etwas, was, wenn du es nicht schaffst. Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Er hat geschafft, dass ich mir Kinder gewünscht habe und ich fühle mich jetzt so verantwortlich, dass ich denke, darf ich das jetzt so wegmachen? Du darfst ihn aus deinem Leben wegmachen, ja, das darfst du. Sarah, jetzt fangen wir an, uns im Kreis zu drehen. Ich kann das nur unterstreichen, was ich gerade zu dir gesagt habe. Ja. Ein neutraler Mensch von ganz außen sagt dir, weg, weg, weg, weg. Aussortieren? Ja. Gott. Alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Ich wollte dir noch was sagen. Ja. Ich gucke seit, weiß ich nicht, Ultimo, deine Sendung. Ich weiß, solche Sachen hörst du jedes Mal. Ich finde es toll. Du hast nämlich, du differenzierst sehr wohl, wo was ist und wo was nicht ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn mir das jemand sagt. Nee, ich finde es gut. Danke. Und dein Buch sollten die Leute wirklich nochmal vorgestellt bekommen. Okay. Vor allem mit Hellas Einspruch. Okay. Hellas und Sinn, genau. Dankeschön, Sarah. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. 1.30 Uhr und 45 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.31 Uhr, 58 Sekunden, hier ist Radio 1 Live. Und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen, darauf möchte ich euch auch schon mal hinweisen, heißt unser Thema, da hätte ich am liebsten getötet. Da hätte ich am liebsten getötet. Wir nehmen die Musik mal aus dem Hintergrund weg. Ich möchte euch nämlich zu diesem Thema etwas vorlesen, was wir heute bekommen haben, was ich heute bekommen habe. Ich kann euch nicht den ganzen Brief vorlesen, sondern nur ein paar Auszüge. Da steht, Herr Domian, Sie sind ein Verderber der Jugend. Alles, was seelisch krank, seelisch pervers und innerlich kaputt ist, findet Ihre vollste Unterstützung, ja größtes Verständnis. Nun werde ich Nacht für Nacht wach und eine innere Stimme fordert mich auf, Ihre Existenz, Herr Domian, endgültig und radikal zu beenden. Ich fordere Sie im Namen unseres Herrn Jesu auf, Ihre Schmutzmoderation einzustellen. Sie werden am 31.05.1999 bekannt geben, dass Sie Ihre Nachtsendung unwiderruflich aufgeben. Sollten Sie Ihren Rücktritt nicht bekannt machen, werde ich Sie mit einer 5mm Waffe erschießen. Dieser Brief ist heute gekommen und wir haben morgen dieses Thema. Das steckt man natürlich nicht so leicht weg. Und wir denken uns alle mal unseren Teil dazu. Es geht weiter mit Christian. Und Christian ist 17 Jahre alt. Hallo Domian. Christian, schönen guten Morgen. Was war das denn für ein Idiot, der dir gerade geschrieben hat? Ja. Ja. Dein Thema. Ja, mein Thema knüpft an dein gestriges Thema ein wenig an. Schlechter Sex. Ja. Es geht darum, nach der Faschingszeit, da war ich mit meiner Freundin unterwegs und ich hatte mein King Kong Kostüm an. Und dann haben wir in der Nacht, nach der Faschingsfete, haben wir miteinander geschlafen. Und du hattest deine King Kong Maske noch auf, oder was? Genau das. Ehrlich? Ja. Genau, die habe ich aufgelassen. Ja. Und seitdem wollte sie das nicht mehr ohne die Maske haben. Du verarschst mich jetzt. Nein. Das glaube ich dir nicht. Das ist ehrlich so. Wie alt ist die Freundin? Die ist auch 17. Die will immer, dass du mit der King Kong Maske mit ihr schläfst? Die will, dass ich mit der King Kong Maske mit ihr schlafe. Nein, das ist ehrlich so. Ja, aber es klingt witzig. Ja, klar klingt das witzig. So. Und wie oft hast du es dann mit der King Kong Maske gemacht? Ach, das ist immer unregelmäßig. Wie, du gehst ihrem Wunsch richtig nach? Ja. Das ging mir, also, es hat mich ziemlich genervt. Also, seitdem lief nichts mehr ohne die King Kong Maske? Ja, genau. wie kommst du dir denn dabei vor? Ich finde das unangenehm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil, wenn man da gerade im Akt ist und man hat so eine Maske auf, da schwitzt man ziemlich unter, kriegt schlecht Luft und... Also die Maske ist, das ist nicht das Kostüm, sondern nur die Maske. Die Freundin legt Wert auf die Maske. Ja, hat denn die Freundin sich mal versucht, dir zu erklären, was sie an der King Kong Maske so geil macht? Nein. Wahrscheinlich, dass ich mich da so quasi vor ihr zum Affen mache. Also, Und warum machst du's? Ich habe keine Ahnung. Ich will die Frau irgendwie nicht verlieren. Ich hatte letzte Woche Streit mit ihr. Aber Christian... Wir waren wieder gerade so dabei und dann sagt sie, ja, wo ist denn die Maske? Ich meine, auch nee, heute nicht mit der Maske und bla. Dann sagt sie, ja, ohne Maske gibt's heute auch keinen Sex. Dann musst du sagen, okay, dann gibt's keinen Sex. Dann habe ich gesagt, ja, hör mal zu, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich mache mir vor dich doch nicht zum Affen. Und dann bin ich raus und nach Hause. Und? Ja, das war's dann auch. Achso, das... Ich habe uns seit letzter Woche nicht mehr gesehen. Ach, seitdem hat sie sich dann auch nicht mehr gemeldet bei dir? Nee. Mensch, was sind das für Sachen? Ja. Was sind das denn für Sachen? Die einen Mädels beenden die Beziehung mit ihren Jungs, weil die Jungs mal ein bisschen gekuschelt haben. Ja, deine, das habe ich auch gehört. Das ist doch alles völlig beknackt. Deine Freundin will, dass du mit der King-Kong-Maske schläfst. Ja. Nee, Christian, dann lass es auch, in diesem Fall muss ich dir sagen, dann lass es sein. Die hat einen Ratsch in der Birne. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich meine, ich will die Frau nicht verlieren, ich liebe sie halt. Ja, aber ihr kommt ja nicht zueinander. Willst du dein Leben lang mit der King Kong Maske schlafen? Nee. Das klingt so absurd, ne, wenn man drüber redet. Ich meine, es wäre okay, wenn dir das auch Spaß machen würde. Nee. Dann könntet ihr allen Scheiß machen, aber so geht's nur eben nicht. Hast du recht. Also ich würde an deiner Stelle ganz klar sagen, Mädchen, wir können zusammen sein, ich habe dich sehr lieb, du bist mir sehr viel wert, ja. Aber diese sexuelle Ebene findet mit mir nicht mehr statt. Das können wir aus Gag mal irgendwie vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mal machen, aber nicht als Dauereinrichtung. Ja. Und wenn du dich nicht darauf einlässt, dann war es das eben mit uns beiden. Also einfach Feierabend. Ja, würde ich machen. Du, ja, du wirst ein Hampelmann, Christian, ein Hampelmann. Klar. Das klingt ja schon... Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie das immer wieder haben will. Ja. Weil ich mich dann halt vor ihr zum Affen mache. Ich meine, das hast du schon mal natürlich jetzt auch gut geblickt, ne? Dass vielleicht das auch die Motivation ist. Dann ist es mit ihrer Liebe zu dir auch nicht so weit her. Ja, gut. Ne? Der Gedanke ist mir noch nicht gekommen. Ja. Also wenn die dich wirklich, wirklich gerne hätte, von Herzen gerne hätte, würde die nicht so etwas von dir verlangen, was du gar nicht magst. Ja, gut, sie hat sich auch seitdem nicht mehr gemeldet, also... Siehst du mal. Zeichen, ne? Ja. Ich würde mich da auch nicht melden. Jetzt lass sie mal kommen. Gut. Ja? Oh. Christian, kein Sex mehr mit King Kong Maske. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Was es alles gibt. Horst, 35 Jahre alt. Hallo Horst. Hallo Domian. Erstmal ein Kompliment für deine Sendung. Dankeschön. Zweitens wollte ich mal kurz wegen dem Brief eben was sagen. Ich finde es nur unverschämt, was der Typ geschrieben hat, weil ich habe versucht, einen Menschen zu töten, habe dafür im Gefängnis gesessen, bin seit 3 Wochen entlassen. Und ich meine, ich habe meine Straftat verbüßt und ich habe heute noch dran zu knabbern. Vor allen Dingen auch, was meine Psyche betrifft, was meine Seele betrifft. Ich bin also immer noch in psychiatrischer Behandlung. Und der sollte sich wirklich überlegen, was für Wörter er dann in den Mund nimmt. Ich finde das eine Unverschämtheit. Es ist eine ganz klare Morddrohung, ne? Und ich würde das auch ziemlich ernst nehmen, weil es gibt solche verrückten Leute. Ich habe sie kennengelernt. War das der Anlass deines Anrufes auch, über deine Geschichte zu erzählen? Oder hast du einen anderen Punkt? Der Anlass meines Anrufes ist eigentlich, ich bin seit 3 Wochen aus dem Knast raus. Und seitdem, ich schlafe schlecht. Es ist die Einsamkeit. Man wird mit so vielen Dingen konfrontiert, die also absolut schwer zu packen sind. Und Hilfe ist überhaupt nicht zu erwarten. Weder von den Behörden noch von den Banken wegen Schulden und so weiter und so fort. Es ist also momentan wieder so ein richtig schönes, tiefes Loch, wo man reinfällt und absolut keinen Weg nach oben findet. Ne? Du warst im Knast wegen versuchten Mordes. Ja. Magst du mal ganz kurz beschreiben, was da vorgefallen ist? Ich habe versucht, jemanden mit K.O.-Tropfen zu vergiften. Das Ganze wurde dann aber mit schwerer Körperverletzung, im minderschweren Fall in Tateneinheit mit einer Waffe, wurde das dann abgeurteilt. Ich habe 5 Jahre bekommen, bin dann auf 2/3 jetzt entlassen worden. Warum wolltest du diesen Menschen vergiften? Er hatte meinem Neffen etwas angetan und da man ihm nichts nachweisen konnte, mein Neffe war damals 4. Ist er sexuell missbraucht worden? Ja. Habe ich dann quasi Lynchjustiz verübt. Und das ist eigentlich eine Sache, wo ich selber heute auch noch nicht mit fertig werde. Weil sehr viele Leute Sympathie für meine Straftat haben, sehr viele Leute mich verurteilen und man sitzt also immer in so einem schwankenden Boot. Man weiß also selber gar nicht. Das ist oft in solchen Fällen, dass Menschen dafür eine gewisse Sympathie haben, für diese Art der Selbstjustiz. Aber diese Selbstjustiz natürlich nicht in Ordnung ist. Dafür haben wir unsere Gesetze. Auch wenn es emotional vielleicht im ersten Moment nachvollziehbar ist, vielleicht, dass man selbst auch so handeln würde. Aber da hast du wahrscheinlich dir sehr, sehr viele Gedanken gemacht in all den Jahren. Ja, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Vor allen Dingen, es war auch eine Kurzschlusshandlung. Ne? Und Wie ist denn dieser Mensch davon gekommen? 13 Monate Therapie. Ist er körperlich? Nein, es sind also keine bleibenden Schäden. Ich bin also noch relativ in der Hinsicht noch gut gefahren. Also ich sage heute, ich danke Gott, dass dem Mann nichts passiert ist, auch obwohl er das getan hat, weil mir mittlerweile bewusst wird, dass es nicht mein Recht war, überhaupt jemanden nah am Leben zu trachten. Nein, das ist nicht dein Recht, auch wenn solche Dinge vorher passiert sind. Also er ist wegen dieser Tat, die du annimmst, nie vor Gericht gekommen. Er ist schon vor Gericht Aber man hat es ihm nicht nachweisen können. Auch nachweisen können, aber halt nur mit 13 Monaten Therapie. Ach, man hat es ihm schon nachweisen können? Ja, natürlich. Ah, ja. Und ich bin dann ein paar Wochen vor der Gerichtsverhandlung musste ich ein psychiatrisches Gutachten abgeben auf Schulfähigkeit. Und dann sagte dann der Psychiater zu mir nach 2 Tagen, ich kann Ihnen kein Gutachten ausstellen. Ich sage, warum das denn nicht? Dann sagte er zu mir, und er hat es so begründet, dass man gewissen Leuten aufgrund ihrer Charaktere, aufgrund ihres Vorlebens und so weiter und so fort, gewisse Straftaten zuordnen kann. Mir könnte er diese Straftat nicht zuordnen. Ich wäre nicht die Person gewesen, die ich die das quasi gemacht hätte. Mhm. Ja, sag ich ganz einfach, sag ich, das war eine Kurzschlusshandlung. Ja. 5 Jahre hast du im Knast gesessen? Nein, 3,5 Jahre, also 3 Jahre, 8 Monate. Ja, 5 Jahre verurteilt worden und ja. Aber ein psychiatrisches Gutachten nach dem anderen. Auch jetzt bei der Entlassung, man hat mir auch meinen Führerschein abgenommen, ich muss jetzt eine MPU machen, habe es zum Glück bestanden. Was bist du vom Beruf? Ich habe 2 Berufe, ich habe erst Koch gelernt und dann eine Umschulung als Krankengymnastmeister medizinischer Bademeister. Hast du jetzt wieder einen Job? Ich habe jetzt einen Job, aber in meinem Beruf darf ich nicht mehr arbeiten. Und was arbeitest du jetzt? Ich arbeite jetzt als, na, sag mal, als Arztproduktionshelfer einer großen Firma. Mhm. Wissen die Leute, dass du im Knast warst und warum? Ja klar, ich bin also voriges Jahr in offenen Vollzug gekommen, habe auch im Vollzug mein Fachabitur gemacht, worüber ich eigentlich auch sehr stolz bin, habe dann im offenen Vollzug die Gelegenheit gehabt, oder mir wurde quasi angeordnet, mir eine Arbeit zu suchen draußen, habe mich dann bei dieser Firma beworben und bin bei dieser Firma auch mit Händen, also mit sehr gütigen Händen aufgenommen worden. Bin jetzt wieder schon 9 Monate bei der Firma. Meine Kollegen wissen das alle. Ein paar frotzeln natürlich, ein paar machen Scherze, ein paar sind nett, aber halt der private Kontakt ist absolut. Du sagst ja, du bist 9 Monate schon bei der Firma. Hattest du anfänglich nicht gesagt, dass du noch gar nicht so lange draußen bist aus dem Knast? Ja, aber ich habe ja... Ach, durch einen offenen Vollzug. Ich verstehe, ja. Dennoch fühlst du dich im Moment, obwohl du einen Job hast, sehr alleingelassen und unglücklich. Ja, vor allen Dingen auch wie freiwillig, weil ich sag mir ganz ehrlich, du kamst abends in offenen Vollzug, du musst um 10 Uhr drinnen sein, irgendwie hast du dich geborgen gefühlt, du hast noch Kollegen nebenan wohnen gehabt, mit denen hast du noch einen Kaffee getrunken, mit denen hast du noch ein bisschen gequatscht. Du hast Beamten gehabt, auf die du auch tagsüber zugehen konntest, wenn du mal ein Problem hattest. Das ist jetzt alles nicht mehr. Da ist also jetzt absolut keine Bezugsperson mehr da, wo du mal hingehen kannst, wo du mal sagen kannst, hör mal zu, mir geht es schlecht. Was ist denn so mit dem alten Freundes- und Bekanntenkreis von früher, Familie? Ja, Familie kannst du also voll und ganz vergessen. Meine Familie hat mich also komplett allein gelassen und... Gibt es gar keine Freunde mehr von früher? Nee, gar nicht. Keine mehr? Gar nicht. Warst du verheiratet? Ich war verheiratet bis 93 und das meine Frau tödlich verunglückt mit meinem Sohn. Und naja, was Beziehungen angeht, ist natürlich auch momentan Ebbe, auf gut Deutsch gesagt. Also du bist, im Prinzip musst du jetzt von null anfangen. Ich habe von null angefangen. Ich habe erstmal einen Haufen Gerichtskostenschulden, die natürlich jetzt auch alle auf mich zukommen. Ich habe jetzt ein Konto bei der Bank aufgemacht, wo ich also nur meinen Lohn kriege und nichts anderes. Ich kloppe also Überstunden, mache also Schichten, damit ich mein Haus oder meine Wohnung einigermaßen eingerichtet kriege, damit ich die Schulden bezahlen kann. Naja, und den Rest alles, ne? Gibt es denn Verbindungen aus dem Knast von Leuten, die vielleicht jetzt auch draußen sind, mit denen du ein bisschen Kontakt hast? Überhaupt nicht. Also du hängst völlig allein in der Luft. Vollkommen. Ich habe zwar einen Bewährungshelfer, ich war das erste Mal da, aber die sind auch zu mir, naja, sie haben sich an den Regeln zu halten, dies und jenes und hast nicht gesehen. Aber ich glaube, dass der Bewährungshelfer ist natürlich wahrscheinlich völlig überlastet und kann sich gar nicht großartig um jeden Einzelnen kümmern. Nee, der hat 69 Leute. Ja, eben. Aber das ist das ganz große Problem, was man immer wieder hört und was wir seit Jahrzehnten wissen, dass die Nachbetreuung, wenn Leute aus dem Knast kommen, hundsmiserabel ist. Ja. Hundsmiserabel. Und dadurch natürlich die Gefahr bei sehr vielen besteht, in deinem Fall wird das jetzt nicht so sein, aber bei vielen Leuten eben besteht das eine Rückfälligkeit. Eine Rückfälligkeit eigentlich, gut, in meinem Fall bestimmt keine Rückfälligkeit, weil ich auf jeden Fall keine mehr nach dem Leben trachten möchte und auch gar keinen Grund dazu habe. Aber es sind unheimlich viele Probleme, die auf einen zukommen. Meine Vermieterin hat jetzt auch erfahren, dass ich im Knast war. Mhm. Das Vertrauensverhältnis ist komplett kaputt. Also wenn ich nach Hause komme, ich schließe mich ein und da hat sich der Fall. Du hast gerade gesagt, das ging um deinen Neffen, ne? Damals. Nun gibt's, wie sind denn die Eltern, wie stehen die denn heute zu dir? Naja, das... Du hast dich ja sehr emotional dann reingehängt für dieses Kind. Ja, natürlich habe ich mich sehr emotional und die, reingehängt. Und diese Verwandten wollen auch keinen Kontakt mehr zu dir haben? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nun muss man auch sagen, das war meine leibliche Schwester. Ich bin selber adoptiert und das war auch der Sohn von meiner leiblichen Schwester. Mhm. Und zu meiner leiblichen Mutter habe ich sowieso keinen Kontakt. Mhm. Da gibt es mit Sicherheit jetzt keinen goldenen Ratschlag, Horst. Ich kann nur sagen, sei froh, dass du einen Job hast, das ist ja schon mal was. Sei froh, dass du eine Wohnung hast, hast du ja auch, wie du gerade erzählt hast. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal eine harte Zeit, da durchzukommen. Aber du wirst das schon schaffen. Du hast so vieles jetzt geschafft und dann wirst du das auch schaffen. Ja, nur, aber jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wenn ich in meine Wohnung reinkomme und denke, mein Gott, was hast du ja alles geschafft? Und da frage ich mich doch ganz öfters, für wen eigentlich? Finde ich alleine? Aber es werden wieder andere Zeiten kommen, Horst. Du bist noch nicht so lange jetzt endgültig draußen. Und das Aufbauen eines neuen Lebens, das dauert halt eine Weile. Was hast du denn für eine Alternative? Willst du dir das Leben nehmen? Nee, auf keinen Fall. Also es gibt gar keine andere Alternative, als jetzt weiter durch die ganze Geschichte. Und das einfach auch auszuhalten an Unannehmlichkeiten, die jetzt im Moment dich umgeben. Halt mal immer noch in der Hoffnung, dass man wirklich mal eine Person findet, ja. die einfach zu einem hält. Genau. Ich wünsche dir von Herzen, dass du bald eine findest, dass du nicht so lange warten musst. Alles klar, Domian. Alles Gute, Horst. Übrigens, was ich noch kurz sagen wollte, in den 3,5 Jahren habe ich also fast jeden Tag deine Sendung gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir deine Sendung im Knast nicht gehabt hätten, wo wir unwissentlich auch Kontakt nach außen gehabt haben, durch die Leute, die angerufen haben. Ich glaube, dann wäre mancher im Knast verrückt geworden. Grüßen wir an dieser Stelle nochmal von Herzen alle Knackis im Lande draußen. Dafür danke ich dir. Ja. Und nimm die Warnung ernst von dem Typen da, ja, ne? Ja. Tschüss, Horst. Okay, wünsche dir was. Tschüss. Es geht weiter mit Michael. Und Michael ist 25 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, Schönen guten Morgen. Michael, stimmt, ne? Richtig, ja. Ein Mann. Genau. Was ist dein Thema? Mein Thema sind Albträume. Albträume? Bist du geplagt? Wirst du geplagt von Albträumen? Ja, so kann man das eigentlich sagen, ja. Was sind das für Albträume? Also, das hat was mit meiner Mutter zu tun. Die wurde erschossen, aber das ist eigentlich schon ziemlich lange her. Und ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht abstellen. Es kommt einfach nachts, ich wache auf, ich fange an zu schwitzen. Und dann muss ich brechen. Michael, schalte doch mal. Du hast da jetzt irgendwie Musik im Hintergrund. Das irritiert. Ja, ich kann die Musik ausmachen. Das kann dann auch. Musik habe ich immer an. Hast du immer an, selbst beim Telefonieren. Was passiert in diesen Albträumen? Was konkret träumst du? Ich stehe vor so einer Glasscheibe. Ich sehe irgendwie verschwommen, wie das passiert. Und ich kann da irgendwie nichts gegen machen. Ja. Das ist irgendwie total komisch. Was siehst du denn da? Was passiert denn da? Ich sehe irgendwie, ja, wie das abläuft, wie die erschossen wird. Ich sehe den Mann, sehe ich nicht, aber ich sehe irgendwie, ich höre die Schreie und das ist alles so komisch, ja. Mhm. Es ist immer wieder derselbe. Ja, es ist immer wieder derselbe und das schon über Jahre hinweg. Mhm. Boah, ja, irgendwann macht mich ganz schön fertig, so, ja. Mhm. Richtig, ja. Hat das Auswirkungen so auf dein Leben und Alltag? Das kann man gut sagen, ja. Welcher? Erzähl mal. Ja, erstmal, ich arbeite nicht nur nachts. Ich arbeite am Wochenende in einer Diskothek, ich organisiere ein paar Partys und manchmal wünsche ich mir, oh, ich würde irgendwas anderes machen. Ne? Wenn ich das sehe, manche Freunde sind verheiratet oder die leben glücklich in einer festen Beziehung oder so, aber das ist bei mir nicht möglich. Ja. Ich weiß nicht, wegen dieses Traumas. Das ist irgendwie so eine ganz komische Sache, das ist auch alles aufgerissen, wieder so vor 2 Jahren ist hier ein Mädchen ermordet worden, die hat auch einen kleinen Sohn. Und da habe ich auch gedacht, ja, meine Oma und ich, ja, oh Gott, ja, der Kleine, der tut mir jetzt schon leid, wenn er jetzt so aufwachsen muss und er fährt irgendwann mal. Mhm. Und so ein Eltern passiert es so, wie gesagt, mit seiner Mutter. Das heißt letztendlich, diese Tat ist ganz lebensbestimmend für dich. Ja, die ist im Traum da und die ist letztendlich im Bewusstsein auch ständig präsent. Ja. Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht, mal dich mit einem Psychologen zusammenzusetzen? Ja, da da habe ich auch so eine ganz komische Erinnerung an, ach ja, das war ich dann, schon ein paar Jahre her. Also, ach, da war ich mal beim Psychologen und der kam mir so ganz kackfrech rüber. Sagt er, damit musst du klarkommen. Sagt er, andere Leute haben schlimmer als du. Ist eine ziemlich blöde Aussage, ne? Du kommst ja nun nicht klar mit. Ja, das war total Lärm und seitdem bin ich schon nie wieder beim Psychologen. Aber das ist genau so ein Fall, Michael, mit Psychologen wie mit Ärzten. Ja. Es gibt ganz ja, es gibt überall, und die muss man suchen. Man muss sich eben den oder die suchen, mit dem man gut kann und der einen auch gut versteht. Ja, das ist ja jetzt so, dass ich jetzt darüber reden kann, das sind echt Jahre gewesen, da konnte ich da einfach nicht drüber reden. Ja, da haben sich die Leute gefragt, mein Gott, du bist stark, du wärst da durch. Ja, ich habe auch manchmal gedacht, wo ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, wie gut sie mit ihren Eltern zusammen ausgekommen ist und so, und was die zusammen unternommen haben, das hat mir eben gefehlt. Ich habe das voll vermisst. So. Wie hast du eigentlich damals von dem Mord erfahren? Ah, das war ziemlich abgefahren. Also meine Oma hat mir mal erzählt, dass das durch einen Unfall passiert. Na, durch einen Autounfall. Ja, und wir waren damals im Urlaub in Amerika bei meiner Tante und dann bin ich so nachts aufgestanden und dann war das irgendwie so ganz komisch. Und hat mein Onkel gesagt, sitzt der noch und ist er jetzt raus, weißt du was über den und so. Ja, und dann bin ich meiner Oma habe ich dann ganz komisch so angesprochen. Habe ich gesagt, ich weiß das und so. Hätte mich nicht anlügen brauchen. Mhm. Ja, und dann hat sie mir das eben erzählt. Also von der Oma. Mhm. Ja, genau. Michael, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte sprichst gleich. Ist das okay? Ja, klar. Dann leg mal auf und die Annette wird dich gleich noch mal anrufen. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Es geht weiter mit Monika. Monika ist 19 Jahre alt. Hallo Monika. Hallo. Monika, dein Thema. Ich kann ehrlich gesagt nicht darüber sprechen, weil ich habe mir das überlegt. Ich kann das einfach nicht. Das ist einfach, ich komme damit nicht klar und... Aber du hattest ja hier angerufen bei uns. Ja, ne? Ich weiß. Und wolltest erst mal reden? Ja, ich wollte auch, aber ich schäme mich einfach zu sehr. Ich kann da nicht drüber reden. Also ich kann es erzählen, aber ich kann nicht drüber reden. Du kannst es erzählen, aber nicht drüber reden? Ja. Wie soll ich das verstehen? Ja, ich kann da, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so eine Sache, die ich nicht verarbeiten kann. Einfach unangenehm. Weißt du, Monika, das Prinzip dieser Sendung ist, dass hier alles absolut freiwillig läuft. Und wenn du vorhin hier angerufen hast, noch mit dem Vorhaben, mit mir zu reden, jetzt aber das Gefühl hast, dass du es doch nicht kannst, dann respektiere ich das voll und ganz und werde dich jetzt auch nicht irgendwie bequatschen, nach dem Motto, rede doch jetzt auf jeden Fall irgendwas mit mir. Ja. Wenn du das möchtest, wenn du mit mir gerne reden willst, können wir das gerne machen jetzt. Aber wenn du sagst nein, dann... respektiere ich das. Ja gut, also ich erzähle es mal. Also es geht darum, dass ich mit dem Mann von meiner Schwester geschlafen habe. Und ja. Also mit deinem Schwager? Ja, genau. Und wann war das? Vor 3 Wochen. Einmal? Ja, einmal. Und wie ist es dazu gekommen? Die haben bei uns gewohnt, weil die in der Wohnung renoviert haben und dann war meine Schwester weg. Und irgendwie, meine Eltern waren auch nicht da und dann haben wir Fernsehen geguckt und dann ist irgendwie dazu gekommen. Mhm. Irgendwie dazu gekommen? Ja, es hat sich so irgendwie ergeben, weiß nicht, wir haben was getrunken, wir haben geredet, wir haben viel gelacht und kam dann. Wie war es dann danach? Wie hast du dich da gefühlt? Ich hab mich furchtbar gefühlt. Das Schlimme war halt, dass er sich nicht furchtbar gefühlt hat, weil er hat irgendwie das so locker gesehen. Er hat gar nicht dafür geschämt oder fand das nicht so nahe gerückt. Das heißt, ihr beide habt schon dann auch drüber geredet, richtig? Ja, nicht richtig, eigentlich. Ein bisschen. Nicht, aber so ein bisschen halt. Mhm. So mal kurz zwischen. Bedeutet das, dass er das gerne nochmal wiederholen würde, so wie er reagiert hat? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, wenn es sich so ergeben würde, wieder würde es auf jeden Fall wieder machen. Für dich ist das aber auf keinen Fall ein Thema. Also nur wegen meiner Schwester nicht, weil es so furchtbar ist, weil sie seit einem halben Jahr verheiratet ist und glücklich ist und das ist so schrecklich, weil ich im Grunde genommen weiß nicht, was sie wirklich an dem hat. Findest du diesen Mann toll? Ich fand immer, es war ein Traummann, aber ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen könnte. Das heißt, wenn er nicht verheiratet wäre mit deiner Schwester, würdest du durchaus dich darauf einlassen können? So kann ich gar nicht denken, weil es ist einfach, er ist verheiratet mit ihr und er ist schon seit 10 Jahren mit ihr zusammen. Aber es ist weiß ich nicht, wenn ich ganz losgelöst das sehen würde, vielleicht würde ich mit Ja beantworten, weiß ich nicht. Ich meine, diese Frage stellt sich auch überhaupt gar nicht. Was wäre wenn und würde und hin und her. Fakt ist, dass da was passiert ist, was hätte nicht passieren dürfen. Ne? Ganz klar. Genau. Ganz klar. Ja. Du hast ein sehr schlechtes Gewissen deiner Schwester gegenüber. Ja. Er leider Gottes nicht, was schon schlimm genug ist, dass er es nicht hat. Aber du entscheidest jetzt, wie das weitergeht, indem du ganz definitiv und klar sagst und signalisierst, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und dieses auch nochmal in einem Gespräch richtig klarstellst ihm gegenüber. Ja, aber das wird mir nicht weiterhelfen. Mein Problem ist einfach, ich habe das Gefühl, ich habe das Leben meiner Schwester in der Hand. Also, sie liegt irgendwie an mir. Eben. Wenn ich was sage, dann eben. Würde ich bin sie ganz am Boden sein. Und wenn ich nichts sage, dann würde sie in einer Lüge leben. Und das ist halt das Schlimme. Ach, weißt du, ich bin ja eigentlich auch immer der Verfechter, dass man immer sehr ehrlich miteinander umgehen sollte. In diesem Fall überlege ich jetzt gerade, wem nutzt die Ehrlichkeit? Man würde deine Schwester ungeheuer verletzen. Mhm. Die Ehe würde kaputt gemacht, vielleicht, oder belastet. Mhm. Wenn es jetzt nun mal einmal passiert ist, wirklich nur einmal, vielleicht kann man den Mantel des Vergessens darüber legen. Wichtig ist aber die Position von dem Typ. Ob ja, es aber das ist es ja. Er würde es ja ganz nochmal machen. Mhm. Und das ist ja so, dann würde ich ja meine Schwester noch mehr hintergehen damit, weil das ist ja nicht so, dass der das bereut, dann wäre es ja keine Frage, dann wäre es doch schlimm genug, aber er hat eine Art an sich, er bereut es gar nicht. Hältst du es für möglich, dass er, wenn du nicht sein Opfer, in Anführungszeichen, bist, dass er sich dann jemand anderen sucht, eine andere Frau? Nee, eigentlich ist er nicht so drauf, war einfach nur... Also kannst du ihn denn nicht dann mal ein bisschen ins Gebet nehmen und auch mit ihm so reden wie mit mir jetzt gerade, auch diesen Zwiespalt ihm erklärst? Ja, das ist so. Ja, ich habe mal versucht, mit ihm darüber zu reden, kurz, als wir kurz mal alleine im Zimmer waren, aber es ist einfach so, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass er das gerade toll findet, diese Situation. Aber er pokert ja auch unglaublich hoch. Weiß. Es könnte ja auch sein, dass du es dann deiner Schwester erzählst und damit riskiert er ja auch sein ganzes Leben. Ja, aber das verstehe ich halt nicht, warum. Also ich denke mal, ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob er meine Schwester überhaupt noch wirklich liebt. Und das ist halt so eine Belastung. Und ich hätte nie gedacht, dass ich die Person bin, die dazwischen geht. Monika, das ist jetzt sehr schwierig, finde ich schon. Ich glaube aber, du solltest nochmal und auch eingehend mit dem reden. Ja. Und auch nochmal genau das alles so aussprechen, wie du es gerade ausgesprochen hast. Und dann einschätzen, je nachdem, wie er darauf reagiert, wie du dich weiter verhalten sollst. Wir können auch gerne nochmal miteinander reden. Jetzt geht die Sendung leider zu Ende. Ja. Wir können ja auch in Kontakt bleiben. Wir haben ja deine Telefonnummer, rufen wir dich nochmal an. Das wäre nicht so gut. Okay, dann entscheide du das und versuch du nochmal durchzukommen. Ja, gut, okay. Machen wir so. Ja. Monika, viel Glück und alles Gute. Okay, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik Leo Scholten und wie gesagt, unser Thema morgen heißt, da hätte ich am liebsten getötet. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bis morgen, schöne Nacht. Ciao.